bloß kacken. Ja. Hm. Und wie äußert sich denn das so bei dir? Wie äußert sich denn das so bei dir? Wie äußert was? Ja, dass du gerne auf anderen Klos kacken gehst. Hast du da so einen Drang zu? Ja, das ist, wenn ich mir überlege, so was für andere Leute da schon drauf waren, wie viele Welten. Ja. Ja. Und das ist so schön. Und das ist für dich irgendwie so ein Dranghalter. Ich habe auch schon Hämorrhoidenfranz. Bitte was? Hämorrhoidenfranz. Hämorrhoidenfranz? Ja. Oha. Und das Ding ist einfach, ich habe da eine Vorliebe für und deswegen möchte ich auch anonym bleiben und ich möchte, dass es keiner herausfindet, wer ich bin. Ja. Damit die Leute nachher nicht sagen und mich auflachen. Mhm. Und deswegen. Ja. Mhm. Und sag mal so, wenn du dann halt so auf anderen Klos AA machst, ja, dann ist das denn dann so, dass du dann auch erregt bist? Ich bin nicht nur erregt, ich bin auch schon fertig. Wie, du bist auch schon fertig? Wenn ich den letzten Plumpser rauslasse, dann lasse ich auch gleichzeitig Dings raus. Für mich gibt es kein Pissen mehr. Für mich gibt es nur noch Kacken und Wichsen, dass es rausgeht, weißt du? Hm. Ich kack beim Wichsen. Ich spritz beim Kacken. Du spritzt beim Kacken? Ja, auf anderen Klos. Hm. Zu Hause habe ich kein Klo. Zu Hause hast du kein Klo? Nein. Was machst du denn mal, wenn du mal meinetwegen eine Zeit lang irgendwie kein anderes Klo findest? Zur Nachbarin. Zur Nachbarin? Ja. Weiß sie das, dass du so eine Schwäche hast? Sie ist auch so. Sie ist auch so? Ja. Dann könnte ihr es ja eigentlich so machen, dass du nur auf ihr Klo gehst und sie nur auf dein Klo. Hä? Dann könnte man es ja so machen, dass du nur auf ihr Klo gehst und sie nur auf dein Klo. Verstehst Nein. du? Nicht? Nee. Das wäre zu langweilig, ne? Das wäre nicht gut. Da müssten schon ein paar mehr Ärsche drauf gesessen haben, ne? Ich. Und ja. Wir wohnen halt in so einem alten Ossi-Bauten. Ja. Und deswegen. Ja, das verstehe ich schon, ja. Ich möchte gerne weiterhin auf anderen Klos kacken gehen und nehme auch gerne Einladungen an. Ja. Ja. Und ja. Am liebsten würde ich dir ins Maul kacken. Mir? Ja. Echt? Da waren doch auch schon viele Ärsche dran, oder nicht? Was? Viele Ärsche. Ja, das war sehr prickelnd, was ich bisher gemacht habe. Ich habe schon ganz lange, ich habe lange Jahre lang als Klodeckel gearbeitet, so als Kloschüssel, so ohne Scheiß. Nein. Doch. Oh. Dann müsstest du mich ja eigentlich richtig gut finden, oder? Die Freundin muss sehr stolz auf dich sein. Meine Freundin ist auch sehr stolz auf mich. Ja. Ja. Und hast du schon mal Ärger bekommen dabei? Bei deinen Aktivitäten? Nein. Nicht? Nee. Nicht? Nein. Hm. Und aber du möchtest trotzdem, dass du anonym bleibst. Was sagen denn die Leute oder gucken die manchmal komisch, wenn du irgendwie auf andere Klos gehst? Ich habe keine Leute, keine Freunde oder so. Du hast keine Freunde, du hast nur dich, die Klobrille. Und mich und meine Toiletten. Ja, und das gibt dir Befriedigung. Ja. Ja, arbeitest du? Deswegen mag ich auch Blumsklos. Ich werde immer von der Baustelle runtergeschmissen. Du wirst immer von der Baustelle runtergeschmissen? Ja, weil ich einfach reingehe und einfach loskack. Ja. Und das Schlimme ist noch bei mir, die stinken immer so übelst. Ja. Und ja. Evakuation. Ja. Die Stadt und. Das verstehe ich schon. Ja. Das ist natürlich aber schon, das ist schon wieder was ganz Besonderes, ne? Wie? Das ist schon was ganz Besonderes, ne? Wie was Besonderes? Ja, ich meine, wenn man nur auf anderen Klos kacken geht. Ja, kacken ist schon was Schönes. Das finde ich auch. Das ist schon, also. Gibt es da vielleicht so. Und weißt du, was das Beste dabei ist? Was denn? Ich richtig im Fahrt bin und, ja. Und richtig echt mal derbe muss und das schon echt mal piekst und so. Ja. Und ich echt schon wegdrücken muss. Ja. Halte ich mir immer die Füße fest. Ja. Und kack. Oder ich hau sie mir hinter die Ohren. Wow. Bist du gelenkig? Ja. Achso, du bist also nicht so ein Dicker oder so. Doch. Ja? Ja. Aber das geht trotzdem? Aber Kamasutra. Kamasutra. Machst du Sport, richtig? Ja, Kamasutra. Ja, das ist natürlich ein guter Sport. Und ich bin auch Meister. Du bist Meister? Ja. Im Kamasutra oder im Kacken? In einer Sportart. Bitte was? In einer Sportart. Ja. Im Schach. Im Schach? Ja. Ja. Mach ich Hochleistungssport. Machst du Hochleistungssport? Ja. Dann musst du viel den Arm bewegen, ne? Ja. Du weißt, dass Bewegung den Stoffwechsel anregt. Wie? Bewegung regt den Stoffwechsel an, weißt du das? Den Stoffwechsel? Ja, Stoffwechsel gleich Kacken, richtig? Nö. Doch. Nein. Doch. Mm-mm. Doch. Nein. Doch. Ich habe Kacken studiert. Du hast Kacken studiert? Ja. Wo kann man das studieren? Hä? Wo man das studieren kann? An der Kack-Uni. An der Kack-Uni? Ja. Wo ist denn die Kack-Uni? Hä? Wo ist denn die Kack-Uni? Ist die in Kackhausen? In Kacksburg. In Kacksburg ist die? Ja. Ja, das verstehe ich schon. Und wie hieß der Lehrer? Herr Kackspecht? Hä? Wie hieß der Lehrer? Weiß ich nicht. Herr Kackstelze. Herr Kackstelze? Ja. Ah, interessant. Wie du? Was? Ja, so ist das. So ist das? Okay. Ja. Okay. Möchtest du noch vielleicht irgendwie andere Gleichgesinnte grüßen bei uns? Ja, ich grüße alle gleichgesinnten Jam-Zuhörer. Ja. Die sowieso alle so sind. Ja. Ja. Ich glaube, es sind viele. Ja, ich kenne ja einige, zum Beispiel, die heißen zum Beispiel Sundance Kid oder Lauro, Fabian, Linking, Hachia, Cybermaker, Flo und so. Das sind auch alles so welche in meiner Gruppe. Der Flex, der Cinec, Darkman, Octavius und so, Flaxen. Hm. Alle drauf. Ja, die gehören auch dazu, würde ich sagen. Genau, noch alle. Da könnte ich noch viel mehr aufzählen. Mal ganz ehrlich, eine ganz ernst gemeinte Frage zum Schluss. Was hältst du von Heimscheißern? Heimscheißern? Ja. Das ist doch eigentlich genau der das ist doch dein größter Feind, oder? Wir haben immer Massenschlägereien, ich mit meinen Leuten. Ja, wie viel sind denn das bei dir immer so? 691. 691? Ja, und jetzt ist, ja, 691. Ja, hm. Mhm. Ja. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Dann machen wir immer Massenschlägerei. Hm. Treffen uns mit den Heimscheißern. Ja. Und mit den, Kacknoobs halt. Mit den Kacknoobs. Ja, und dann gibt's auf die Fresse. Jo. Hast du noch einen Musikwunsch vielleicht? Was? Ob du noch einen Musikwunsch hast? Nee, ich hab einen anderen Wunsch. Welchen denn? Raute Hums. Raute Hums? Raute H-U-M-S. Okay. Joinen und bleiben und fluten. Hm. Kacken forever. Hm. Dann grüße ich noch den Kackhanig. Stelze. Kackbalken, Kacktopf, Kackmauzi, Ködel, ja, und Ködelkiste. Cool. Aber Ködelkiste ganz besonders und alles Gute zum Geburtstag. Alles klar, Digga, hau rein, ne? Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ja. Übrigens, der hat gerade einen IRC-Channel erwähnt. Das mache ich auch mal ganz kurz, ja. Meiner ist Raute Gary. Wenn ihr wollt, komm vorbei. Ich freue mich über jeden Besuch. Raute G-E-R-R-I. Und jetzt geht's Pitball und Kühlo.